Ach ja, Brenner, Ex-Bulle, Ex-Polizist, der uns schon in Komm süßer Tod, in Silenzium und in Der Knochenmann die Grenzen der Existenz vorlebte. Hier in Das ewige Leben kommt's noch härter. Was heißt das mir für die Zeiten? Brenner beim Arbeitsamt. Na, schauen Sie, wenn Sie über die Mindestpension drüber kommen wollen, dann müssen Sie arbeiten. Bis 84 sind. Es ist nicht so, dass Brenner sich deswegen die Pistole an den Kopf setzt, zurück in Graz, im Haus seiner Eltern. Mehr hat er ja nicht. Die Kopfschmerzen waren's bohrende, mörderische. Und der Satz aus dem Presseheft ist so grandios, wie er diese Wolf-Haas-Figur Brenner und die Geschichte von Wolfgang Mumbergers Film Das ewige Leben charakterisiert, dass es gar nicht anders geht, als ihn hier zu zitieren. Zitat: Gestern stand er am Rand des Abgrunds, heute ist er einen Schritt weiter. Es wird in Das ewige Leben auch um Jugendfreunde von Brenner gehen, um Köck. Kannst du mal Geld borgen? Das Prusten ist das Bier, was ihm aus dem Mund fährt, ob dieser Frage. Vor allem geht es aber um Aschenbrenner. Trinkt's ein Bier? Den Tobias Moretti mit unfassbarer Schmierigkeit. Von den Scheißprosecco kriegst du nur ein Sodbrennen. Mit Kälte und lodernder Gefährlichkeit ausstattet, welche sich allerdings an dem existenzialistischen Credo von Brenner, alias Josef Hader, brechen muss, welches da lautet: Im Morg nimmer. In dem Satz liegt wieder erwarten, wie diese Geschichte beweist, Entwicklungspotenzial. Am Ende jedenfalls darf Brenner mit Nora von Waldstätten an einem Imbiss mit dem metaphorischen Namen Endstation einen eben Imbiss nehmen. Wessen Tochter war diese Dr. Irrsiegler eigentlich nochmal? Ja, das sind so die Fragen, die diese absurde Komödie verhandelt. Das ewige Leben von Wolfgang Mumberger, herausragend. Am Abgrund zu stehen, das ist für Abel Morales in J.C. Chandors Film A Most Violent Year durchaus nicht unvorstellbar, obwohl seine und die Villa seiner Frau Anna nun ganz und gar nicht mit Brenners zerlöchertem Einfamilienhaus vergleichbar ist. Für sein Ansehen, für seinen Status hat der Immigrant aus Venezuela hart gearbeitet. Nun ist er mit seiner Heizölfirma fast ganz oben angekommen, im New York des Jahres 1981. Doch die Luft ist dünn hier, das Risiko enorm. Abels Auslieferungsfahrzeuge werden immer wieder überfallen. Doch Abel schaut nach vorne. Er ist sich sicher, es bedarf nur noch dieses einen Coups. Er muss nur noch dieses riesige Industriegelände kaufen. Warum? Hier das Credo von Abel, gespielt von Oscar Isaac. Immer dann, wenn ich Angst habe zu springen, ganz genau dann muss ich springen. Andernfalls trete ich für den Rest meines Lebens auf der Stelle. Und das kann ich nicht. A Most Violent Year zeigt ein New York der 1980er Jahre, wo sich Kriminalität und Profit die Hand reichten. Aber A Most Violent Year ist auch das menschliche Drama eines Helden, der alles tut, um rechtschaffen zu bleiben, der nicht bereit ist, die Vorschläge seiner Frau Anna, Jessica Chastain, anzunehmen. Die will nämlich die Probleme mit den Überfällen mit Gewalt lösen. Dabei ist Anna als Tochter eines Mafia-Gangsters, was die Firmenbilanzen betrifft, ziemlich kreativ. Abel hat nie etwas davon wissen wollen. Kurzum, diese Kinofigur ist seltsam sperrig und erinnert an die Figuren eines Sidney Lumet in Prince of the City oder Nacht über Manhattan. Filme, die eine Gesellschaft zeichnen, unter deren wohlhabender und sich ehrwürdig gebender Oberfläche gehörige Abgründe auszumachen sind. A Most Violent Year von J.C. Chandor, herausragend. Es bedarf wohl des größten Abgrundes, den sich die Menschheit vorstellen kann. Unvorstellbar eigentlich. Aber irgendwohin müssen wir ja mit den 350.000 Tonnen Atommüll, die der Betrieb von Atomkraftwerken weltweit bisher produziert hat. When you build a house, you don't have to forget to build a toilet. Wenn du ein Haus baust, solltest du die Toilette nicht vergessen, sagt der chinesische Wissenschaftler, der sich um ein mögliches Endlager in seinem Land kümmert. Die Toilette ist in den naiven Anfängen der Atomtechnologie faktisch wie systematisch vergessen worden. Filmemacher Edgar Hagen reist in seiner Doku Reise zum sichersten Ort der Erde um die Welt, von der Wüste Gobi zur britischen Wiederaufbereitungsanlage in Sellafield bis nach Gorleben und spricht mit Experten und Betroffenen über ein mögliches Endlager. Seine Reise zum sichersten Ort der Erde lässt einen nur staunen, mit welch hanebüchener bis absurder Naivität, Arroganz und mit welchem Zynismus die Betreiber der Atomkrafttechnologie jahrzehntelang glücklich auf ihre Bilanzen und Subventionen schauten, nach mir die Sintflut sprachen und weiter Müll produzierten, der Jahrtausende strahlen wird. Edgar Hagen hat einen Film über Abgründe gedreht. Die Reise zum sichersten Ort der Erde von Edgar Hagen, herausragend.